Zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Noten-Erklärung vom 15. Juni gab am 14. Juni die russische Gruppe für Solidarität mit der DVK eine Erklärung ab und veröffentlichten am 13. Juni das ecuadorianische Komitee für Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas und die Guaranda-Gesellschaft für Freundschaft, kulturellen Austausch und Solidarität mit dem koreanischen Volk in Ecuador eine gemeinsame Erklärung. Der Vorsitzende des ugandischen Landesexekutivkomitees der panafrikanischen Bewegung, der Vorsitzende der Freundschaftsgesellschaft ist Lebeherführer Kim Jong-il Benins und Vorsitzende des beninischen Landeskomitees zum Studium der Soziologie jeweils eine Stellungnahme.